Things come from the snow. Nazis. Det här var onda satans jävla. Zombies awakened to complete a task given to them. The only answer to stopping them is right here. Let's finish this. Ja, willkommen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer Stunde 17 Grad und zu unserer beliebten Podcast-Reihe, somit ungeschnitten und in einem Stück, direkt aus unserem Heimstudio in unserer heutigen Dreierrunde mit Frankie, mit Rosalie und mit mir, Matze, wird es um eine für viele von uns, das glaube ich kann man so sagen, prägende Musikrichtung aus dem letzten Jahrtausend gehen, nämlich um das Ende der 70er Jahre entstandene Ska-Revival und das dafür zentrale Label Two Tone. Das Label wurde 1979 von Jerry Demers in Coventry gegründet. Der Jerry Demers feierte vor kurzem, ich glaube im Mai war das, seinen 70. Geburtstag. Das stilprägende Schwarz-Weiß-Schachbrettmuster als Teil der Corporate Identity wies bereits auf eines der Kernanliegen von den damaligen Bands und dem Label hin, nämlich Black and White Unite. Und das war, glaube ich, ein Ausdruck der damaligen gesellschaftlichen Situation oder auch der gesellschaftlichen Widersprüche, die sich dann auch kulturell niedergeschlagen haben. Frankie. Ja, das ist wohl richtig. Beziehungsweise was ein Kontrapunkt dazu, ne, zu dem, was da passiert ist. Also man muss ja sich ins Gedächtnis rufen, dass Maggie Thatcher, die allseits beliebte Hexe, wurde damals Premierministerin von England, hat sofort mit einem, heute würde man sagen, Rollback angefangen im Sozialstaat, in der Wirtschaft, hat Gewerkschaftsrechte eingeschränkt, etc. irgendwie und hat erstmal richtig abgeholzt, konservativ wirklich richtig hingelangt. Gleichzeitig hatte man im England der späten 70er ja auch, also das, man kann das, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, das war ein extrem rassistisches Land. Das war von seiner Kolonialgeschichte geprägt. Es gab wahnsinnig viele Migranten, die wurden aber sozial und kulturell ausgegrenzt. Dann hat sich aber jetzt quasi als, und darum geht es uns ja heute auch so ein bisschen, in diesen Council Estates, in diesen sozial abgehängten Vierteln, haben sich Leute darauf besonnen, wo sie eigentlich denn herkommen und wer ihre Nachbarn sind und haben auf einmal irgendwie ihre kulturellen Geschichten auch einfach vermischt. Also es gab auf der einen Seite eben aus der karibischen, jamaikanischen Richtung Ska, Reggae, solche Geschichten und auf der anderen Seite gab es natürlich Ende der 70er Punk und dann sind die auf einmal zusammengekommen und haben festgestellt, so unterschiedlich sind wir gar nicht. Eigentlich eint uns dasselbe und haben angefangen, miteinander Musik zu machen und ihre Musikrichtungen auch einfach zu mischen. Und daraus ist ja Two Tone entstanden. Eins der allerbesten Musiklabels meiner Meinung nach, die es je gab. Und das ist auch nur kurz durchgehalten hat, glaube ich. Ne? Also so lange gab es Two Tone gar nicht, aber wahnsinnig stilprägend. Nicht nur für die damalige Zeit, habe ich den Eindruck, sondern das hängt uns ja auch noch heute nach, dieses Konzept. Absolut. Also ich würde auch sagen, dass bis heute in bestimmten Musikrichtungen wie Grime zum Beispiel oder auch Garage davor, vor Grime, dass dort definitiv Two Tone nachhalt. Also diese Vermischung von Kulturen eben nicht, genau darauf werden wir vielleicht auch noch ein bisschen eingehen, eben nicht identitätspolitisch irgendwas zu trennen, sondern ganz im Gegenteil zu sagen, hey, wir kommen aus demselben Wohnblock irgendwie. Du magst die Musik, ich mag die Musik. Lass auch mal was zusammen mixen irgendwie und gucken, was dabei rauskommt. Das ist ja was, was bis heute nachhalt. Ich glaube, wir sollten uns die erste Veröffentlichung von Two-Tone, glaube ich, anhören. Wenn, unbedingt. Das ist meines Wissens nach, und ich bin im Gegensatz zu Frankie und Rosalie an der Stelle kein Experte, aber ich meine gelesen zu haben, dass die erste Platte tatsächlich Single-Auskopplung von Gangsters war, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube auch. The Specials, Gangster. Gangsters, The Specials, großes, ja, großes Stück, große Band, großes Label, haben wir schon gesagt. Vielleicht noch einmal zu Frankie, du hast so ein bisschen ja beschrieben, wie die damalige gesellschaftliche Situation war und hast es dann gleichzeitig als quasi früheren Kontrapart zu den heutigen, ich nenne sie jetzt mal pseudolinken Debatten, auch im kulturellen Bereich, identitären Debatten gesetzt. Das war im Grunde genommen damals eine ja anti-identitäre Ausrichtung, würde ich behaupten, oder? Würde ich auch sagen, ja, absolut. Also es, da sind eben, wie gesagt, Kids aus den unterschiedlichsten Backgrounds, also wenn man sich auch diese Bandzusammensetzungen anschaut, das ist ja vollkommen irrsinnig, wer da aus welcher Ecke kam. Also Jerry Damers, also das Mastermind ja hinter dem Label Two-Tone Records und hinter den Specials, der kam ja aus einem komplett anderen Background als alle anderen Mitglieder dieser Band. Also die haben sich ja, das war ja völlig zusammengewürfelt. Und sie haben eben was vermischt. Sie haben ihre Realitäten vermischt, aus denen sie kamen, und den auch jeweiligen Sound, aus dem sie kamen, oder die Subkulturen. Also das, die ganze zweite Welle, Ska, also eben mit Two-Tone Records, das war ja auch eine ganz wilde Mischung aus Punk, Ska, Reggae, Soul-Einflüssen, Skinheads, Punks, alle kamen da zusammen und dann wurde das ja auch einfach eine Massengeschichte. Also wenn man sich heute so einen Film wie Dance Craze anguckt, das ist ja irrsinnig. Ich würde mir immer noch einen kleinen Finger dafür abschneiden lassen, auf so einem Konzert gewesen zu sein damals. Also die haben ja vor Tausenden von Menschen gespielt, wo also eine komplette Jugend wurde abgeholt. Heute könnte man es vielleicht vergleichen mit dem Rap-Hype in den 90ern. So, ne, damals war das halt in England, war das Ding für so einen Moment. Wenn du sagst, zweite Einwanderungswelle, wie gesagt, wir befinden uns gerade so gedanklich Ende der 70er. Erste Einwanderungswelle war eigentlich Ende der 40er, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Als die ersten. Ja, und dann halt später kam halt die Windrush Generation, ein bisschen später, die ja überhaupt diesen karibischen Sound nach England überhaupt gebracht haben. Irgendwie. Und das war aber ja Ende der 60er, wo dann das in, oder Mitte Ende der 60er, wo dann das in England komplett explodiert ist. Die frühen Skinheads, die originalen Skinheads eben diesen Sound für sich entdeckt haben, irgendwie gesagt haben so, ey wow, da kann man ultra gut zu tanzen. Obendrein kam noch, dass diese Kids aus der Karibik, die hatten einen wahnsinnig coolen Stil, eben diesen Rude Boy, den man ja jetzt auch letzten Endes wieder gespiegelt sieht, dann auch in dem Two-Tone-Logo mit diesem slicken Anzug und dem Pork-Pie-Hat und Sonnenbrille. Das heißt aber, wenn du sagst, und so war es ja, dass sich hier insbesondere Black and White mischte, die Frauen waren, glaube ich, jetzt nicht unbedingt von vornherein eine prägende Kraft oder also war ging es da auch um Geschlechterverhältnisse oder war das zunächst mal eine rein männliche Story? Naja, ich würde sagen, am Anfang waren, also die Specials, kann man jetzt sagen, bestanden letztlich in ihrer, sagen wir mal, Kernformation, die ja auch gar nicht so lange gehalten hat, hauptsächlich aus Männern, aber es gab natürlich dann The Selector. Da war natürlich die Frontfrau eben eine Frau, Pauline Black, eine unglaublich ikonische Frau, wie ich finde, die einfach auch einen Style hatte von der Kleidung her, der schon so ein bisschen Anzug, Rude Boy-mäßig, aber eben Rude Girl oder Rude Woman oder whatever, also anzugmäßig daherkam, dann mit diesem, es war schon so ein Bowler-Hat, oder? Nee, die hatten Pork Pie getragen. Pork Pie Hat, ja, genau. Ja, Entschuldigung, ja, ich bin ja jetzt gerade von einem zum anderen gegangen. Also es war kein Sonnenhut, sondern es war ein Pork Pie. Auf jeden Fall. Sie war aber natürlich, wenn sie so gesprochen hat, hat sie eben nicht gesprochen wie irgendwie der Rude Boy aus dem letzten Eck oder so, sondern sie war schon sehr, sie hatte auch wenn das jetzt ein bisschen blöd und auch nach Identität klingt, sie hatte schon was auch sehr Schönes, Feminines, sie hat ein wunderschönes oder spricht immer noch ein wunderschönes Englisch und ich glaube, dass sie so ein bisschen, vielleicht ist es übertrieben, aber so eine kleine Transgression zwischen Mann und Frau und dieses ganze Geschlechter Blabla in ihrer Persönlichkeit, ob sie das jetzt wollte oder nicht, so ein bisschen verkörpert hat, dieses nicht wir sind Frauen, wir sind Männer, sondern ich bin Pauline Black. Und sie führt sich ja auch auf der Bühne ganz anders auf, als es viele Frauen in der Musikgeschichte, wenn auch nicht alle, getan haben. Nämlich es gibt dieses typische Frauenauftreten, lange Jahrzehnte in der Musikgeschichte, würde ich sagen, wo die Frau halt entweder, also ganz klares Klischee gibt es heute noch, die Jazz-Lady mit der weichen Stimme, die dann so ein bisschen so Schmuse-Songs und im Hintergrund die coolen Männer, die dann die Instrumente beherrschen. Das ist jetzt ein Klischee, das ist natürlich mittlerweile, es gibt es schon noch, aber es gibt natürlich ganz andere Sachen. Ich glaube, Pauline Black war schon, wenn wir reden von Anfang der 80er, war schon eine der Frauen, die da eine andere Nuance reingebracht hat. Und ja, wie gesagt, also man kann sie oder Frau oder Mensch kann sie sich bis heute irgendwie so ein bisschen als Vorbild nehmen, würde ich sagen. Absolut, also die war ja auch eine total prägende Figur, wenn man heute sich, also wir werden vielleicht in der Sendung, nach der Sendung das dann unten drunter mal verlinken. Es gibt zwei wunderschöne Dokus auf YouTube über dieses fantastische Label und unter anderem eben auch über Pauline Black. Über die gibt es jetzt dann auch, glaube ich, demnächst noch einen eigenen Film, oder den gibt es schon, der kommt jetzt dann raus. Aber die war ja auch so eine Ikone für Frauen oder Mädchen damals, die eben aus einem migrantisch geprägten Background kamen, wie auch immer. Also ich meine, Pauline Black ist ja gemischt jamaikanisch-jüdisch. und sie hatte ja eine und hat bis heute ja auch eine Attitüde, die wahnsinnig stark ist. Ich finde die unglaublich beeindruckend. Mir macht das immer wahnsinnig Spaß. Also in einer dieser Dokus kommt das ja auch vor, wie es da immer irgendwie mal Stress gab mit irgendwelchen Nazis auf den Konzerten. Das darf man auch jetzt nicht, bei aller Lobhudelei kann man das nicht ausblenden, dass es das auch gab, dass also Nazis zu diesen Konzerten gegangen sind, ungeachtet dessen, wie blöd das von denen war, weil warum sollen die einer schwarzen Frau zujubeln, das passt irgendwie nicht so richtig. Aber naja, gut, Nazis sind ja nicht die hellsten manchmal. Und die hat die ja auch einfach in die Schranken gewiesen. Also die war ja wirklich, die hatte halt auch so ein Auftreten, dass ja nicht nur, dass sie wahnsinnig gut singen konnte und ohnehin einfach unglaublich cool aussah, sondern die hatte ja auch eine Autorität so und hat sich da ja auch einfach durchgeboxt. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass sie eben nochmal zur Performance, dass sie auch eine ganz andere Vocals hat als und auch auf der Bühne so ein bisschen, ich will jetzt das eine böse Wort nicht sagen, weil das, glaube ich, diskriminierend ist, aber vielleicht fällt mir ein anderes Wort ein, dass sie dann so ein bisschen rumgesponnen hat, ja, also sich so ein bisschen aufgeführt hat oder weirde Geräusche von sich gegeben hat oder auch weird getanzt hat, und das ist ja ganz oft teilweise bis heute, wie gesagt, nicht nur, es gibt tolle Gegenbewegungen, aber Frauen immer so ein bisschen verwehrt geblieben. Du musst immer so ein bisschen auch die Süße sein und die Hübsche, und du kannst nicht einfach rumschreien, weil das, würde ich sagen, das ist bis heute so. Ich habe das oft gemerkt an mir selber, wenn du als Frau rumschreist, kannst du vergessen. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, weil du ja die Selector ins Spiel gebracht hast sozusagen, die müssen wir auf jeden Fall jetzt mal hören. The Selector mit On My Radio. Ich will immer wirklich noch mit dieser Frau rumknutschen. Ja. Body Black, coolste Socke. Also wenn die mal nach hierher kommt, wo wir sitzen, dann ich glaube, die wird nicht sich für mich interessieren. So, dafür bin ich zu jung. Ach Quatsch. Naja, wenn das danach geht, dann könnte ich ja mal nachfragen. Aber das Interessante, ich muss dazu sagen, ich bin ja jetzt gar kein Two-Ton- oder Ska-Experte, dafür habe ich ja euch hier sitzen, aber was ich zumindest gelesen habe darüber war, dass es die Selector ja zunächst überhaupt nicht gab. Dass es ja so eine Art, ich weiß gar nicht, wie soll man das nennen, gecastete Band war, weil es auf der ersten oder was auch immer, auf irgendeiner B-Seite der Specials ein Stück gab. Genau. Ursprünglich hieß einfach nur der Song Selector. Das war ein Coversong von einem alten jamaikanischen Ska-Klassiker. Und dann wurde aber diese Band daraus. Genau. Großartige Band. Demnächst kommt auch ein Dokumentarfilm über Pauline Black. Hast du gesagt, genau. Ja. Wenn es da schon was gibt, würde ich sagen, packen wir es auch auf die Webseite. Machen wir, also das machst du dann. Ich wollte nur sagen, weil The Selector gecastet sozusagen waren, die Specials, also im Prinzip sind natürlich viele Band zwar nicht gecastet von irgendeinem großen Produzenten, aber die casten sich halt dann gegenseitig. Die Specials waren ja im Prinzip auch so eine handverlesene Gruppe von Leuten, die Jerry Demers mit seinem großen, ja, mit seiner großen Vision da irgendwie zusammengesammelt hatte. Zum Beispiel der leider verstorbene Leadsänger Terry Hall, den hat er bei irgendeiner jungen Punkband abgezwackt. Die hat er einfach irgendwie so mitgenommen, so ungefähr, so mal die Band auseinandergerissen. Dann gab's, wen haben wir denn noch? Terry Hall war von der Punkband. Dann, ich glaube, sein ehemaliger Mitbewohner, der leider auch schon verstorbene Drummer, Brad, den hat er bei irgendeiner Soulband abgezogen. Roddy Radiation kam von irgendeiner, weiß ich nicht mehr genau. Und Horace Panther, den kannte er noch von der, also den hat er wirklich kennengelernt, ohne ihn als Musiker gleich zu rekrutieren, den kannte er noch von der Kunstschule. Genau, aber es ist halt immer so ein bisschen so zusammengesucht. Und ich glaube, Neville hatte ja irgendwie, weiß ich, hatte der so eine Dancehall-Sache oder irgend sowas oder so ein. Der kam der Staple und wie hieß er, Golding, die hatten ja beide einen jamaikanischen Background und kamen klassisch aus der jamaikanischen Musik im Prinzip und haben dann da hingelangt. Genau, aber ich glaube, im Linwell Golding war eben einer der ersten, die so von Jerry eingesagt worden sind. Mhm. Und Neville hatte, ich weiß nicht, ob der ein Soundsystem hatte oder sowas, und es gibt so ein paar verschiedene Geschichten, aber da haben die, also eine Geschichte, ob die jetzt stimmt, weiß ich nicht genau, aber die fand ich sehr lustig, dass die Specials irgendwann mal geprobt haben und dann haben sie so ein cooles Soundsystem gehört und haben dann, sind dann hingegangen und meint, hey, komm, du kommst mit. Ob das jetzt wirklich stimmt, sei dahingestellt, aber ich fand die Geschichte ganz niedlich. Also es ist im Prinzip, sind alle Bands irgendwie gecastet. Ja, natürlich. Also so funktionieren halt Bands. Ne? Jetzt nicht im Sinne von gecastet von einem Label oder von irgendeinem großen Boss, sondern man castet sich untereinander. Ja gut, aber es ist ja schon, sag ich mal, auch ein Beleg für das, was ihr anfangs der Sendung gesagt habt, dass hier im Grunde genommen völlig unterschiedliche Szenerien zusammengeführt wurden. Also ich meine, es gibt auch unzählige Bands, die sind zusammen zur Schule gegangen und haben sich dann entschlossen, Musik zu machen. Oder das sind vier Freunde oder manchmal auch nur zwei, die entschließen sich dann zusammen, Musik zu machen. Hier war es ja offensichtlich ein bisschen anders, dass aus völlig unterschiedlichen Milieus vor allen Dingen auch die Leute zusammen getrommelt, gezogen, wie auch immer wurden. Und das macht ja dann wahrscheinlich, so würde ich das zumindest vermuten, auch diese Qualität des Labels, aber auch die Qualität der Musik aus, weil hier völlig unterschiedliche Sachen aufeinander prallten oder zusammenkamen. Aber da das scheint auch die Schwierigkeit am Ende gewesen zu sein für die Bands und auch für das Label, diese völlig unterschiedlichen Herangehensweisen, denn später haben sie sich ja irgendwann getrennt. Ja, oder das früher ging ja relativ zackig. Ich glaube aber, dass, also was spannend ist an Two-Tone ist, wie unterschiedlich die Herkunft war von den Leuten, die diese Bands ausgemacht haben und wie gleichzeitig aber das für das, also das Publikum war ja schon eigentlich mehrheitlich Working Class und waren eben diese Kids aus diesen Council Estates. Da gibt es auch in dieser einen Doku eine wunderschöne Szene, wo ein weißer und ein schwarzer Skinhead mittlerweile beide weit in ihren 50ern, würde ich sagen, nebeneinander sitzen und sagen so, da us us. So, da gab es nicht mehr, der eine kam aus einem komplett rassistischen Familie, aber sein Nachbar war halt ein Schwarzer und der war halt cool und der mochte den und die mochten sich und sind zusammen abgehangen und auf einmal gab es diese Musik. Und es gab diese Musik, die genau diese Realität wieder gespiegelt hat. Zu sagen irgendwie so, hey, wir kommen aus diesen kaputten Scheißelternhäusern, aus wirtschaftlich beschissener Situation, aus einem beschissenen Wohnsituation. Wir leben alle in diesem On Maggie's Farm, haben es ja die Specials dann auch genannt. Und das ist unser Sound. Wir bringen zusammen die Verhältnisse zum Tanzen, so, um das jetzt mal pathetisch zu formulieren. Du hattest die Einzelmitglieder eben genannt, Rosalie, aus den verschiedensten Szenen, wo die herkommen. Terry Hall, also ursprünglich offensichtlich aus irgendeiner Punkband gezogen quasi oder angesprochen zumindest. Ja, der war noch super jung, also jünger als Damas und so weiter. Und der, ich will jetzt nicht zu viel über Terry Hall sagen, weil da gibt es so auch ganz dunkle Geschichten. Also nicht er ist dunkel, sondern ich glaube, da gab es in seinem Leben ganz, ganz krasse Geschichten. Worauf wolltest du jetzt hinaus, außer über Terry Hall zu sprechen? Eigentlich nur, dass ich, weil man muss sich auf solche Sendungen ja ein bisschen vorbereiten, Richtig. Nicht nur die Dokumentationen mit euch zusammengeschaut habe, kann ich nochmal bestätigen, dass Pauline Black sehr beeindruckend ist und eventuell, oder ich würde davon ausgehen, auch noch heute ist. Die Dokus sind ja auch schon ein bisschen älter, die wir uns dazu angeschaut haben. Aber bei Terry Hall habe ich halt auch nur gelesen, dass er schon auch mit Depressionen und mit allen möglichen Sachen zu kämpfen hatte und jetzt nicht so der Punkrock-Hiopie war, der mit lustigen Klamotten auf die Bühne stürmt und dann irgendwie No Future schreit, sondern wie du eigentlich auch schon gesagt hast, doch persönlich relativ viel Probleme hatte. Mhm. Also über Terry kann ich auch gar nicht so viel sagen, außer dass er ein sehr, sehr geiler Frontman war, sehr zurückgenommen auf eine gewisse Art und Weise, gerade als er noch sehr jung war. Ich muss gerade bei Terry Hall an eine Szene aus dieser Mini-Doku, wo ein englischer Reporter dann nach Coventry fährt und next to the Poodle Parlor dann die Specials interviewt. Und da gibt es einen ganz lustigen Moment, weil Jerry Demers, muss ich nochmal zurückkommen, kommt ja eigentlich aus einem Haushalt, also sein Vater war ja anglikanischer Geistlicher. Ja, Jerry Demers wiederum war Sozialist oder ist Sozialist, gibt's ja noch. Und es gibt ja einen Song, der so ein bisschen auf dieses materialistische Streben gewisser Teile der Specials, sagen wir Jerry Demers, den ich im Übrigen echt sehr gerne mag, auch wenn er Anti-Imp ist. Aber muss man jetzt an der Stelle, ich finde, er hat saugeile Ideen gehabt. Und dieser frühen materialistischen Song ist zum Beispiel Stupid Marriage. Da macht er sich auf eine sehr lustige Art und Weise über die Ehe lustig. Also zum Beispiel, es geht dann darum so ein bisschen, dass die dann Kinder kriegen und er sich darüber lustig, oder es ist nicht lustig machen, sondern er dann halt damit spielt, ja, die Frau hängt dann eben die Babywindeln und so weiter raus. Klar, ist super. Also er disst das Ganze, wie ich finde, zu Recht ziemlich stark. Und da in dieser Szene, wo sie eben damals in Coventry interviewt worden sind, stellt dann der zu Besuch gekommene Journalist dann nochmal die Frage nach Marriage und überhaupt. Und Roddy, der Gitarrist, war ja schon verheiratet und sagt dann so, ja, ja, bin verheiratet, ist auch nicht so schlimm. Und dann kommt Terry Hall, so ganz jung, blutjunger Terry Hall und sagt, ja, also es ist auch nicht schlimm, wenn man verheiratet ist, wo ich sehr super cute, ja. Ich meine, Jerry Damas hat dann nichts mehr gesagt, aber ich glaube, der hätte gesagt, es ist eine Vollkatastrophe, wenn man verheiratet ist. Das ist halt so niedlich und das ist auch dieser materialistische Aspekt, den dann eben dieser ja materialistisch denkende Männer, Damas dann so reingebracht hat, dass ich wirklich auch an ihnen so schätze. Weiß man, ob er heute verheiratet ist? Ist Jerry Damas verheiratet? Ich glaube nicht. Wäre spannend rauszufinden. Nein, ist er nicht. Ist er nicht. Ah, du ist hast doch nicht? Hoffnung. Nee, der ist mir mittlerweile, also als er jung war, war er ganz cute, aber ich würde sagen heute zu viel Haare im Gesicht. Ja, zu viel Haare im Gesicht und immer noch wenig Zähne. Die wenigen Zähne könnte man ersetzen. Ersetzen oder übergehen, aber ja. Aber die Haare sind auch sehr lang bei Damas, ne? Ja, also ja. So wie ich das da in der Doku gesehen habe, oder ich habe irgendwo ein Foto mit ihm aufgeschnappt, wie er heute aussieht. Nicht in der Doku, das stimmt gar nicht. Mhm. Da sind die ja, sehen die alle, wie ihr auch zu Anfang der Sendung ja gesagt habt, vom Style her total gut aus. Ja, da hat er aber so heute Mühe sieht gegeben. Er ja so ein bisschen, also naja, ich will das jetzt nicht mit irgendwas vergleichen. Wir können ihm eine Mail schreiben und sagen, Jerry, bisschen Haare kürzen, aber ich glaube, er wird nicht auf uns hören. Abschneiden, alles runter damit. Egal. Wollen wir noch mehr über die Frauenbands reden? Weil wir haben noch gar nicht über die Body Snatchers gesprochen. Richtig. Wollen wir noch einen Song zwischendrin spielen oder gleich zu den Body Snatchern? Ich würde erst den Song und dann die Body Snatchers, weil das ist ja schon eine gewisse Story, da muss man sich ein bisschen Zeit für lassen, habe ich den Eindruck, oder einmal durchatmen. Eine andere sehr wichtige Band des Labels waren The Beat. Und ich denke, wir sollten uns einen der Klassiker, die älteren Menschen und Zuhörerinnen und Zuhörer unter uns werden das noch kennen, anhören, nämlich The Beat, Mirror in the Bathroom. To a restaurant that's got glass tables. You can watch yourself while you are eating. ja, super. ich könnte hier auch gerade rumspringen, wenn ich nicht ein Headset auf dem Kopf hätte, was per Kabel mit dem Mixer verbunden ist, dann würde ich jetzt hier durch die Wohnung tanzen. Die Stellung oder die Bedeutung von Frauen oder auch Frauenbands in dieser Phase der Ska-Bewegung, des Ska-Revivals. Ihr habt die Body Snatchers angesprochen. Ich kannte sie bis dato nicht, aber ich habe ja schon gesagt, ja, du musst mich jetzt nicht so angucken. Das ist so. Ich kannte sie nicht, aber sie waren, glaube ich, mit Rhoda Dakar, beziehungsweise sind von ihr entdeckt worden, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann nur steht mit, irgendwo geschrieben. Ja, bestimmt. Also sie war auf jeden Fall dabei. Sie war die Sängerin. die ganze Genese der Body Snatchers, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Quellen. Es gibt irgendwie auch das Zitat von Jerry Demers, der gesagt hat, wir bräuchten eigentlich jetzt, um die Sache so richtig gut zu machen, ist sehr frei wiedergegeben von mir, vielleicht sollten auch mal Frauen bei uns auftauchen. Ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen ironisch, aber immerhin ist auf die Idee gekommen. Also natürlich, weil wir haben halt eine sexistische, patriarchale Gesellschaft, ja. Und irgendwann kam ihm die Idee so, hey, da fehlt noch was. Wir haben jetzt schwarz-weiß dies, das. Aber Frauen? Klar, die Selecta, aber eine reine Frauenband. Das okay. Das waren die Body Snatchers. Ja, genau. Die waren auch auf dem Label? Ja. Okay. Es gibt, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, also von denen gibt es nicht so wahnsinnig viel Outcome. Ne? Ich kenne nur eine Platte. Ja, und ich habe mich hauptsächlich auf einen Song fixiert, vor dem ich immer sehr viel Angst hatte, bevor ich ihn das erste Mal gehört habe, hatte ich große Angst, diesen Song mir anzuhören, weil es da um ein ziemlich heftiges Thema geht. Also geht eigentlich um mehrere heftige Themen. Es geht um sowas wie Daytrape, würde man heute sagen. Das klingt ja noch so ein bisschen fast harmlos, obwohl es das natürlich nicht ist. Und es geht letztlich auch, finde ich, darum, dass das lyrische Ich ist quasi eine Frau, die irgend so einen Typen kennenlernt und sich aber immer fühlt wie ein Old Boiler. Und der Old Boiler vielleicht Boiler ist so eine unattraktive Frau. Okay. Und also nicht der Wasserboiler. Und dieses lyrische Ich, das ist immer wirklich, sie fühlt sich immer wie dieser Old Boiler und internalisiert quasi das Patriarchat in sich, dass man als Frau natürlich nie genügen kann, dass man immer zu unattraktiv ist für den Mann, weil der Mann einfach der Mann ist im Patriarchat. Das ist natürlich alles großer Quatsch und wir müssen das dringend damit aufräumen, aber das Patriarchat so rauszuprügeln, geht halt leider nicht so schnell. Und es wollen auch irgendwie nicht alle Leute mitmachen. Deswegen finde ich es unglaublich cool. Das ist so Anfang der 80er erschienen, glaube ich, dass eine reine Frauenband dann auf dem Label diesen krassen Song veröffentlichen konnte. Allerdings, glaube ich, die große Plattenfirma, das war Chrysalis oder wie man die ausspricht, die haben gesagt, nee, der wird nicht als erstes produziert, da machen wir irgendeine Hitsingle. Typisch, Jerry Demers wollte natürlich genau The Boiler rausbringen, aus gutem Grund. Wobei, ja, ich weiß auch nicht, wie man sie ausspricht, diese Chrysalis-Leute, wenn ich das richtig mitbekommen habe, waren sowieso der einzige große Plattenvertrieb, der sich überhaupt darauf eingelassen hat, diese Two-Tone-Bedingungen zu erfüllen. Und die waren damals, glaube ich, wir machen, was wir wollen. Wir lassen uns nicht reinreden, wir lassen uns nichts vorschreiben, wir bringen das raus, was wir wollen. Aber so wie du es eben dann beschrieben hast, das führt natürlich ganz schnell unter so einem kommerziellen Aspekt an seine Grenzen. Genau, also das war ja auch so ein bisschen das Problem schlussendlich irgendwie, dass sie sich wirklich haben nicht reinreden lassen. Also es, vor allem Demers nicht irgendwie. Und halt ganz klar gesagt haben, hey, wir machen, worauf wir Bock haben. Was ja für die damalige Zeit total revolutionär war im Prinzip. Das hat ja direkt angeschlossen an diese Punk-Attitüde. Nur, dass viele von den Punk-Bands tatsächlich halt sofort auch schon auf so einen kommerziellen Erfolg geschielt haben. Während das Two-Tone so betrachtet nicht gemacht haben, sondern wirklich erstmal gesagt haben, so, hey, wir haben hier irgendwie Sachen, die wollen wir, so, we wanna bring them across, so, unsere Themen. Und der Master auch super kompromisslos war. Zum Schluss war das sicherlich auch ein Grund, warum es ihnen das Genick gebrochen hat. Demers somit eine Art Feminist der ersten, wenn nicht der nullten Stunde, oder? Nein, der nullten da auf jeden Fall nicht, weil das, glaube ich, der Feminismus fing viel früher in England an. Ja, aber von Männern? Ach, das gab auch in, nein, da muss ich jetzt mal einen ganz kurzen Exkurs machen. Wir gehen jetzt ins, Moment, wir sind jetzt im 20. Jahrhundert, wir gehen einmal zurück ins 19. Percy Bysshe Shelley. Kennt ihr den? Kein Musiker, Dichter. Percy Bysshe Shelley und seine Frau Mary Shelley kennt man vielleicht von Frankenstein. Mhm. Cooles Künstler-Ehepaar. Und Percy war wirklich, gehörte zu den frühen Feministen. In England hat nämlich der Feminismus unter Männern, glaube ich, eine längere Tradition als in Deutschland. Da hat er, glaube ich, noch nicht so eine lange, könnt ihr vielleicht besser beurteilen. Aber also da ist jetzt quasi Demers nicht der Erste. Percy war vor ihm definitiv als Mann. Okay, okay. Aber auch wenn das vielleicht wehtun könnte, müssen wir dann The Boiler hören, würde ich sagen. Genau, also falls Leute ein Problem haben, was ich total verstehen kann mit sexueller Gewalt, sexuell motivierter Gewalt, dann überspringt doch mal die nächsten Minuten und der Rest. Gehen wir jetzt wirklich bei 17 Grad Trigger Warnings aus, okay. Müssen wir. An dieser Stelle ja, sonst nicht. Hier ist Rhoda Dakar, The Specials, The Boiler. Offered to pay. Who's the hunk? I think to myself. For so many years I've been left on the shelf. An old boiler. Then we went walking back down the high street and I felt really proud because he looked so neat. He was a real hard man, tough as they come. He said I was cool but I still felt like an old boiler. Come out. How could I say no? He said, meet me at 8, round at my place, you know, with my new gear on and a blow-dried hairdo. But in my mind I knew I was still an old boiler. We danced all night long to a nice steady beat, but my hair went to frizz in the terrible heat. My mascara ran and so did my tights. Confirming in my sight, I must be an old boiler. We came out of this club, hot and sweaty, because we've been dancing all night. And he says to me, well, babe, what you doing then? Well, I think I might get a cab. I said casually, ah, no, come back to my place. I only live just round the corner, you can go home in the morning, yeah? Well, I don't think so, I mean, I've only known you a day, it's a bit soon, isn't it? Give me a ring sometime, yeah? But then he starts to get mad. Listen here, girl. I bought that gear you got on. I paid you in here tonight. I bought you all them drinks and you want to go home? I should have been cocoa. stormed off. Well, I felt a right mug. Well, you would, wouldn't you? So I ran after him, caught him up. There we are, walking down the street about 100 miles per hour, arm in arm. No talking, atmosphere you could have cut with a knife. There was no one about, nothing to take your mind off it, you know, no cars, not even the occasional stray animal. It was cold and winds whistling through the trees and blowing newspapers against my legs, so I tripped as I tried to keep up with him. And there was all these little alleyways and railway bridges, stink of piss. Sudden, he grabbed hold of my arm and he starts to drag me up one of these alleyways and he starts to hit me really hard across the face, you know. He was hitting me and grabbing at me. It was awful because I was so big. Hitting me wasn't tearing at my clothes. There was nothing I could do, honestly. I was helpless. And then he tried to rape me, and there was nothing I could do, and it's all I could do is scream. Ich bin jetzt noch ein bisschen erschüttert, aber egal. Sprich. Wir sind ja jetzt schon, wir haben so ein bisschen geschichtlich, haben wir was ein bisschen übersprungen. Also die Specials in der Form, weil das gerade eben war ja auch von Specials aka schon, also as known as. Das war ja schon die zweite Inkarnation der Specials. Da hatten sich diverse andere abgeseilt, um eine andere Band zu gründen. Und Damas hat weitergemacht und hat dann eben unter anderem diesen Song rausgebracht. Vielleicht sollen wir kurz über einen anderen schwierigen Song sprechen, den er rausgebracht hat. Es gab eine Single, die hieß War Crimes. Das kann man hier nicht verschweigen, nicht in unserem Format. So gern wir Two-Tone mögen und so große Fans wir sind, hat Damas diese Single gemacht, War Crimes, wo er über den Libanon-Krieg, wo es um den Libanon-Krieg 82 ging. Und also fürchterliche Holocaust-Relativierung im Prinzip darf man nicht unerwähnt lassen. Ich sage jetzt mal, fast schon ein bisschen entschuldigend. Es ist auch dem Zeitgeist geschuldet. Der war damals ein anderer. Ich hoffe, dass er das heute nicht mehr machen würde. Aber er hat halt damals einfach auch wirklich, ich meine, er war eben Sozialist oder sogar Kommunist. Manche behaupten Maoist. Nur als Teenager. Genau, und er hat halt Themen damals aufgenommen, die populär waren. Und ich finde aber auch da, das muss man dann erwähnen mit Special aka, also dieser zweiten Inkarnation der Specials, hat er ja auch tatsächlich einen Song gemacht, der ja weltbewegend war. Free Nelson Mandela. Also das war ein Song, der popkulturell Nelson Mandela aufs Tableau gebracht hat und es finde ich auch bis heute eine riesen Hitsingle, macht total Spaß, toller Song und ja, die haben den gemacht und auf einmal stand das so auf dem Tablett von ganz, ganz vielen Menschen, was da eigentlich in Südafrika abläuft und ich meine sogar, dass sie gespielt haben als Nelson Mandela aus dem Knast kam. Sie haben sich auf jeden Fall getroffen. Ja, genau. Also politisch nicht immer ganz einfach, manchmal aber auch echt ganz cool. Ja, ich muss noch mal auf diesen War Crimes zurückkommen, weil da habe ich ein sehr schönes Zitat aus der Jungle World, die sich ja auch aus der Wochenzeitung Jungle World, die sich vor, ja, ich glaube auch irgendwann im Juni oder Juli mit dem Two-Tone-Label beschäftigt haben. Und ein wunderschönes Zitat zu diesem War Crimes, also nicht zu dem schönen Free Nelson Mandela, war: Der Song floppte allerdings nicht nur aufgrund von Demmers beim Thema Israel offenkundig mangelnder politisch-ethischer Urteilskraft, der obskure und rumpelige Fünfvierteltakt und die lasche Dynamik des Lieds dürften mehr dazu beigetragen haben. Das fand ich total nett. Also musikalischer Flop, inhaltlicher Flop, ethischer Flop, moralischer Flop, politischer Flop. Rosalie, du hast vorhin gesagt, Demmers war oder betrachtete sich selbst offensichtlich als Sozialist. Ja. Anti-Imp hast du dann noch gesagt und gesagt, er hatte aber so super Ideen. Ich habe das bis heute ja immer für ein Contradiction in Terms gehalten. Ich dachte, Anti-Imps, die sich als solche auch tatsächlich sehen, haben gar keine super Ideen, zumindest nicht im kreativen Bereich. Aber Demmers schlägt da ein bisschen aus der Art, oder? Ja, ich glaube schon. Also ich finde, er hatte unglaublich viele gute Ideen. Ich kann jetzt auch nur mutmaßen über den englischen Anti-Imperialismus, ja, den gibt es natürlich auch in Schottland, wahrscheinlich auch noch in Irland, kennt man auch, aber die haben halt eine andere Tradition. Ich will das jetzt hier nicht, sagen wir mal, entschuldigen, ja, die könnten da auch noch mal ein bisschen weiter denken, aber sie waren halt wahrscheinlich, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, aber ich glaube, das ist halt einfach, in diesem Bereich sind sehr, sehr viele Leute Anti-Imp. Also da gibt es diese anderen Bewegungen, die es jetzt hier in Deutschland als dem Land der Nazis letztlich gibt, gibt es da kaum. Da gibt es vielleicht zwei Vertreter, jetzt mal grob geschätzt. Und Demmers hatte dafür andere coole Ideen. Aber da können wir ihn ja mal anrufen und ihm das Ganze erklären. Und dann vielleicht denkt er um. Das wäre doch schön. Ich glaube halt auch einfach, also ich glaube, die waren auch einfach nicht, also intellektuell jetzt nicht ganz weit vorne, diese Leute, die da in den Bands gespielt haben. Ich finde das auch immer eine schwierige Erwartung irgendwie an so Bands. Das ist ja kein Adorno-Lesekreis, so, sondern es geht um irgendwie ein paar junge Leute, die eben sehr jung sind, sehr einfache, im Zweifelsfalle Ansichten haben und in einer sehr ruppigen Realität leben. Und dann machen die Musik darüber. Egal, ob das jetzt Punkbands sind oder ob das in dem Fall so Second Wave Ska-Bands sind oder so. Also ich finde, das ist nichts, was man denen unbedingt so vorwerfen kann. Man kann sagen so, hey, okay, ich finde den Text short. Natürlich, und das muss man auch. Aber ich habe nicht den Anspruch an eine Band, dass sie mir die Welt erklärt. Ich habe den Anspruch an eine Band, dass sie mich zum Tanzen bringt und im Zweifelsfalle vielleicht ein bisschen irgendwo Anknüpfungspunkte hat, eben egal, ob das jetzt Punk ist oder eben Ska oder sonst irgendwas, dass dieser Sound aus diesen Council Estates kam, dass dieser Sound das wiedergespiegelt hat, auch für mich später, Anfang der 90er, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, das war der Soundtrack zu meinem Großwerden, also zu den Kids, mit denen ich abgehangen bin, migrantische Kids auf einer schwierigen Schule, aus schwierigen sozialen Verhältnissen und ganz unterschiedlichen sozialen Verhältnissen, das war der Soundtrack. Das hat total gepasst. Also das war was einen abgeholt hat. So. Kann ich total nachvollziehen. Ich will nochmal, weil du gerade Bezug zu Adorno hergestellt hast. Genau, man muss halt auch einfach sagen, ich habe ihn nicht hergestellt, ich habe ihn abgegrenzt. Du hast ihn abgegrenzt, aber hast du ihn natürlich auch hergestellt. Adorno, es gab halt einfach die kritische Theorie in diesem Land. Das hatte verschiedene Ursachen und ich glaube, es gab sie halt nicht überall. Und Adorno gab es halt nicht in England. Also das hat ganz bestimmte Ursachen, das würde viel zu weit führen, jetzt darüber zu sprechen. Und ich glaube, wir hier mit unserem Teddy, wir haben natürlich da Ja, der ist zugänglicher hier, auch wenn er hier immer noch sehr schwer zugänglich ist für die meisten Leute. Genau, und ich glaube, dass Demers gar nicht so ein dumm Sozi war oder ist, ja. Ich glaube, der hat sich schon beschäftigt, aber eben auf die englische Art. Er hat halt nicht früh genug mit uns geredet, das muss man ihm ankreiden, glaube ich. Und wir haben leider, und jetzt kommen wir schon zum Ende der Sendung, wir müssen eine Band noch spielen, die in diesem Two-Tone-Bereich einfach eine Rolle spielte und heute eigentlich immer noch spielt. Wenn es auch eine rein weiße Band und soweit ich weiß auch gänzlich ohne Frauen ist. Madness muss man an der Stelle, glaube ich, spielen. Unbedingt. Und wir schließen die Sendung mit Embarrassment, Madness. Was an intention that was overlooked. They say